Dies wird sein, weil sie das diesseitige Leben mehr lieben als das Jenseits und weil Allah das ungläubige Volk nicht recht leitet.